Wenn im Mittelpunkt eines nordkoreanischen Films eine Minenarbeiterin steht, klingt dies zunächst nicht weiter verwunderlich. Dass die junge Frau ihre Zukunft jedoch nicht dem Kollektivgedanken unterordnen möchte, sondern als Trapezkünstlerin hoch hinaus will, scheint nicht in das Schema der sozialistischen Propagandaerzählung zu passen. Zunächst erheitert Kim ihre Arbeitskollegen und Kolleginnen mit ihrem akrobatischen Können. Die Pause zwischen den harten Schichten wird zur Zirkusnummer. Vom Land fährt Kim in die Hauptstadt, um sich als Artistin ausbilden zu lassen. Ihr Geld verdient sie sich auf einer Baustelle, die sie zum Trainingsplatz umfunktioniert. Auch jenseits des Plansolls wird man so zur gefeierten Kollegin. Und Kim will es nicht nur sich selbst beweisen, sondern auch das Herz des gefeierten Zirkusstars Pak gewinnen. Eine romantische Komödie aus Nordkorea, das mag überraschend klingen. Entsprechend farbenprächtig und fröhlich präsentiert sich in Comrade Kim Goes Flying auch der nordkoreanische Alltag. Strahlend gelb leuchten die Bauarbeiterhelme, die Arbeitshemden sind glatt gebügelt und auch das Essen auf dem Tisch ist reichhaltig. In diesem schön gefärbten Pyongyang scheint die schwere Arbeit das reinste Vergnügen. Man merke sich, auch die Verwirklichung der eigenen Träume kann im Kollektiv dienen. Schließlich soll die nordkoreanische Arbeitergemeinschaft nach der Maloche in der Zirkusarena unterhalten werden.